سافرها بشندوش دوتش وفانغن إن شاء الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، باب سجود السهو وغيره من التلاوة والشكر. كنا قد انتهينا من باب صفة الصلاة، واليوم إن شاء الله نتابع بباب سجود السهو وغيره. سجود السهو هو السجود، هو سجدتان يسجدها الإمام أو الفرد إذا نسي في الصلاة، إذا نسي شيئا في الصلاة. وللواجب واجب السجود، وللنفل أو المستحب فهو مستحب. وأما سجود التلاوة فهو السجود الذي يكون عند قراءة آية من آيات القرآن التي فيها سجدة. وسجود الشكر هو السجود العام، الشكر لله سبحانه وتعالى. بارك الله فيكم. كابيتل أخت von dem Buch des Gebetes، von dem Buch des Gebetes. Und zwar Kapitel über Vergesslichkeit, Niederwerfung und anderes, wie zum Beispiel Rezitationsniederwerfung und Dankbarkeit, Niederwerfung. Das heißt, wir werden in diesem Kapitel über Niederwerfungen sprechen. Die sind verschiedene Niederwerfungsarten. Und erstmal fangen wir mit der Vergesslichkeit, Niederwerfung. Wenn jemand betet und da vergisst man entweder eine Pflicht oder ein Sunna des Gebetes. Wenn man eine Pflicht vergisst, dann muss man diese Pflicht, was man vergessen hat im Gebet, korrigieren, indem man zwei Vergesslichkeit, Niederwerfungen macht. Und das ist, das werden wir erklären anhand Hadithe von unserem Prophet Muhammad sallam. Bezüglich Rezitationsniederwerfung ist klar, wenn du ein Ayah rezitierst im Koran, dann kannst du dich niederwerfen, während des Gebets oder außerhalb des Gebetes. Dankbarkeit, Niederwerfungen, die sind diese, das sind Barakallahu fikum, diese Niederwerfungen, wenn man dankbar ist. إذن باب سجود السهو وغيره من التلاوة والشكر. عن عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، وسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. أخرجه السبعة، وهذا اللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالناس، فقام صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد الركعتين. بعد الركعتين الأصل أنه يتحي، يتشهد تشهد الأوسط. فقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام الناس معه. فلما انتهى من الصلاة وتشهد التشهد الأخير، ظن الناس أنه سيسلم فانتظروا تسليمه فلم يسلم، وإنما كبر فسجد ثم كبر فجلس ثم كبر فسجد ثم كبر فجلس وثم سلم والناس معه يفعلون. وهذه السجدتان هي سجدتا السهو، سجدتا السهو في هذا الحديث، أو الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو، ترك التشهد الأول يجبره سجود السهو. وفيه دليل على أن التشهد الأول واجب، التشهد الأول واجب لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، ولأنه لما تركه صلى الله عليه وسلم سهوا سجد سجدتي السهو. والنبي صلى الله عليه وسلم كبر، فهذا دليل على مشروعية التكبير لسجود السهو. وقال ما كان ما نسي من الجلوس، أي الصحابي عرف قرينة الحال، أي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا، وإنما الصحابي هو الذي قال ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نسي شيئا في الصلاة فجبره بسجود السهو. وكذلك في الحديث وجوب متابعة الإمام، وجوب متابعة الإمام، لأن الإمام قام بعد الركعة الثانية ولم يجلس، ورغم أن الناس يعرفون أنه قام ولم يجلس قاموا معه، فوجوب متابعة الإمام حتى لو أخطأ الإمام في الصلاة. فعن عبد الله ابن بحينة رضوان الله عليه، دست بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم متخ كبيت كبيتت هات ظهر كبيت كبيتت هات nachdem zweiten Raka'a, nachdem er zwei Raka'a gebetet hat, stand er auf und er saß nicht. Die Leute standen auch auf. Bis der Prophet Muhammad s.a.w. das Gebet zu Ende geführt hat. Und die Leute haben darauf gewartet, dass er Taslim gibt, dass er As-Salam gibt. Der Prophet Muhammad s.a.w. saß. Und er hat im Sitzen Allahu Akbar gesagt. Und er hat zwei Niederwerfungen gemacht, bevor er Taslim gegeben hat. Bevor er Salam gegeben hat. Dann, nach diesen zwei Niederwerfungen, hat der Prophet Muhammad s.a.w. Salam gegeben. Das Hadith ist bei den sieben. Und das ist Al-Bukhari, er hat so erzählt. Und bei Muslim, der Prophet Muhammad s.a.w. hat in jede Niederwerfung Takbir ausgesprochen, das wird Allahu Akbar, während er im Sitzen war. Und der hat sich niedergeworfen, s.a.w. Und die Leute haben sich auch niedergeworfen. Anstatt was er vergessen hat vom Sitzen. Wenn jemand betet nach dem zweiten Rak'a, macht man Tashahud, At-Tahiyyatu Lillah. Aber der Prophet Muhammad s.a.w., anstatt dass er sitzt, dass er saß und das machte, stand er auf sallallahu alaihi wasallam. Er hat At-Tahiyyat nicht gemacht, die mittlere. Die Leute auch standen auf. Dann hat der Prophet weiter das Gebet geführt Und die Leute haben darauf gewartet, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam macht nach dem letzten Tashahhud. Der Prophet hat das nicht gemacht, sondern er sagte Allahu Akbar und er hat sich niedergeworfen. Dann Allahu Akbar und er saß. Dann Allahu Akbar, der hat sich niedergeworfen. Allahu Akbar und er saß. Dann sagte er Assalamu alaikum wa rahmatullah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das heißt, er hat dann das Gebet zu Ende geführt. Und diese zwei Niederwerfungen, die der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gemacht hat, die heißen Vergesslichkeit, Niederwerfung, Sujud al-Sahw. Sujud al-Sahw. In diesem Hadith gibt es den Beweis, dass erstmal der mittlere Tashahud, At-Tahiyyatu Lillah, erstes, dass dies Pflicht ist, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam befohlen hat, so zu beten, wie er uns gezeigt hat, vorgeführt hat. Und dazu, das Pflicht ist, weil als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das vergessen hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zwei Vergesslichkeit-Niederwerfungen gemacht. In diesem Hadith auch gibt es den Beweis, wenn man Vergesslichkeit-Niederwerfung macht, dann sagt man Allahu Akbar und macht man diese zwei Vergesslichkeit-Niederwerfungen. Drittens, die Leute müssen dem Imam nachmachen, was er macht. Was Imam tut, machen die Leute wie der Imam. Als der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam stand und er hat At-Tahiyyatu nicht gemacht, die Leute haben gewusst aber, dass der Prophet vergessen hat. Aber trotzdem machen sie hinter dem Imam. Das bedeutet, du bist verpflichtet, alles wie der Imam zu machen in deinem Gebet. Und du machst immer ihm nach, was er macht. Und der Sahabi hier erzählte, der sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat diese Vergesslichkeit, Niederwerfung gemacht, als Ersatz für das, was er vergessen hat. Salawatullahi wa salamu alaihi. Das heißt, aus diesem Hadith lernen wir, dass wenn man im Gebet einen Fehler macht, etwas vergessen hat, dann sollte man diese Vergesslichkeit Niederwerfungen machen. Und die sind zwei. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلماه وخرج سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم صلاة العصر ولأبي داود فقال أصدق ذو اليدين فأومأوا أي نعم وهي في الصحيحين لكن بلفظ فقال وفي رواية له ولم يسجد حتى يقنه رضي الله عنهما ذلك. حتى يقنه عفوا ميقن شو قلت أنا يقن يقنه. إحدى صلاتي العشي هي صلاة الظهر وصلاة العصر، والمقصود هنا صلاة العصر، لأنه في رواية مسلم أنها الظهر، وفي أخرى أنها العصر، ويجمع بينهما أن القصة قد تعددت. النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم. انتبه، ثم سلم، يعني صلى صلاة الظهر أو العصر لأربع ركعات، صلاها ركعتين ثم سلم صلوات الله وسلامه عليه، ثم قام إلى خشبة، إلى عمود في المسجد، وضع يده عليه، وسرعان الناس خرجوا، يعني الناس طلعت من المسجد خرجوا، وفي المسجد قوم كثير ومنهم أبو بكر وعمر، فهذان يكلمه، يعني خافوا أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الناس قصرت الصلاة، يعني يمكن الصلاة خلاص صارت بدل أربعة صار اثنين. وفي القوم رجل يدعوه، أي يسميه النبي صلى الله عليه وسلم، ذو اليدين، يقال له الخرباق، ولكن سمي بذو اليدين لأنه كان يديه طوالا. فقال له: يا رسول الله، أنسيت أم قصرت الصلاة؟ يعني هل أنت نسيت ولا الصلاة قصرت خلاص صارت ركعتين بدل أربع؟ فقال: لم أنسى ولم تقصر، يعني ما نسيت أنا ولم تقصر. فقال: بلى قد نسيت. طبعا بعض الناس اليوم يقول لك ما يجوز تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي. إيه طيب، شلون هنا قال له الصحابي بلى قد نسيت والنبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه؟ قال له: لا تقول لي هذا الكلام، ما قال له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بشر. ولكن هنا مسألة هي لتعليم الدين، فقال: بلى قد نسيت. فصلى ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين، لأنه صلى ركعتين فصلى ركعتين، ثم سلم، السلام عليكم، السلام عليكم، ثم كبر الله أكبر فسجد، ثم الله أكبر جلس، ثم الله أكبر سجد، ثم الله أكبر جلس صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويفهم منه أنه ثم بعد ذلك سلم صلى الله عليه وسلم. طبعا الحديث أطال العلماء الكلام عليه وتعرضوا لمباحث أصولية وفيه وغير ذلك، ولكن المهم بالنسبة لنا هو الحكم المأخوذ من هذا الحديث. أنه إذا سهى الإمام أو نسي الإمام فإن هذا لا يبطل الصلاة، وإنما يجبر هذا السهو أو هذا النسيان بسجدتي السهو. وفيه كذلك أن الصلاة إذا ما كانت قد تمت وتكلم لمصلحة الصلاة أنه هذا ما يبطل الصلاة، لأنه في مصلحة الصلاة، مثل ذو اليدين. وبارك الله فيكم، في هذا الحديث فيه دليل على صحة البناء على الصلاة، يعني إذا الإنسان صلى ركعتين نسي فسلم، ثم بعد ذلك تذكر أنه صلى فقط ركعتين أو قيل له، فإنه ما يعيد الصلاة من أولها، وإنما يتابع فقط الذي نقصه منها. ويدل أيضا على أن سجود السهو بعد السلام خلاف الحديث الأول، حديث عبد الله بن بحينة أنه سجد قبل السلام، وهنا سجد بعد السلام. ويدل أن ذلك أنه يجبر ذلك سجود السهو وجوبا، يعني مثلا إنسان نسي في الصلاة أو فعل شيء، فإنه لا بد أنه يأتي بسجود السهو. والسهو مرة، يعني مرة واحدة لكل اللي تركه، يعني مو للركوع واحد، للفاتحة واحد، للسجود واحد كذا، إنما واحد للكل. طبعا بارك الله فيكم، الحديث واضح، ولكن المشكلة هي اللي اختلف فيها أهل العلم، هل يصلي الناس معه ولا فقط الإمام؟ هو الإمام يصلي، يعني يصلي ركعتين التي نسيها، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. فالمهم الإمام يجبر الخطأ اللي صار، ولو كان فيه في ناس يقوموا معه ويصلوا معه، يصلوا معه. ثم المسألة الأخرى التي هي هنا، السجود كان بعد السلام، فمن هذا نقول أنه بارك الله فيكم سجود السهو يكون بعد أو قبل الصلاة، يكون بعد، عفوا، بعد أو قبل التسليم. وذلك بعض أهل العلم قالوا الأمر واسع، الأمر واسع، إما قبل التسليم أو بعد التسليم، وكله صحيح إن شاء الله. وبعض أهل العلم من قال في النقصان قبل وفي الزيادة بعد، إذا نقص شيء قبل السلام، إذا زودت بعد. طيب هنا نقص النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا الزيادة هو هذا الوقت اللي على كل، هذا الأمر واسع وما تضيقه. سجد قبل، معلش، سجد بعد أيضا لا بأس بذلك. بارك الله فيكم، دنكم ذي تسوء حديث نما دغي هندا تسولف كنت بعرف عن أبي هريرة رضي الله عليه برشتت إذاكت دي بروفيت محمد صلى الله عليه وسلم حتى ein Gebet von den Nachmittagsgebeten, ein Gebet von Nachmittagsgebeten gebetet, aber zwei Raka'a hat er gebetet, und dann hat er Salam gegeben. Er hat das Gebet zu Ende geführt. Und dann ist er aufgestanden und er ging zu einem Holzstück in der Moschee, seine Hand drauf getan. Und unter den Leuten gab es Abu Bakr und Umar. Und sie haben gefürchtet, dass sie den Propheten Muhammad, dass sie mit dem Propheten sprechen. Und die Leute, die normalerweise schnell von der Moschee rausgehen, sind schon rausgegangen. Und die haben gesagt, das Gebet würde verkürzt. Das Gebet würde verkürzt. Und uns gab unter den Leuten ein Mann, der Prophet Muhammad hat ihn genannt, der mit den längeren Armen. Mit den längeren Armen. Dann sagte er, O Gesandter Allahs, hast du vergessen oder das Gebet wurde verkürzt? Der Prophet sagte ihm, ich habe nicht vergessen und das Gebet wurde nicht verkürzt. Der Mann sagte ihm, doch, du hast vergessen. So hat er zum Propheten gesprochen. Doch, du hast vergessen. Dann hat der Prophet Muhammad zwei Rakat zusätzlich gebetet. Und dann hat er Salamu alaikum gesagt. Und dann hat er Takbir gegeben, sallallahu alaihi wasallam. Der hat Takbir, Allahu Akbar gesagt. Und der hat sich niedergeworfen. Dann hat er Allahu Akbar gesagt, der Satz. Der hat sich gesessen. Dann hat er Allahu Akbar gesagt. Dann hat er nochmal lang sich niedergeworfen, dann Allahu Akbar und er saß und dann so hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam das gemacht. In einer Überlieferung von Muslim, das war Nachmittagsgebet, das war Salat al-Asr. Und bei Abu Dawud, der Prophet sagte den Leuten, hat der mit den längeren Armen oder Händen, hat er richtig gesagt? Die Leute, die haben gezeigt, ja. Der Prophet hat nur zwei Raka gebetet und nicht vier. Dieses Hadith, in diesem Hadith gibt es nochmal die Erzählung über diese Vergesslichkeit Niederwerfungen. Das war Salat al-Asr, es gibt auch in einer Überlieferung, das war Salat al-Dhuhr. Entweder Mittaggebet oder Nachmittagsgebet. Deshalb besteht in diesem Hadith in einer von den beiden Gebeten. Der Prophet Muhammad sallam, anstatt dass er 4 Rak'at betete, hat er 2 Rak'at gebetet. Und nach 2 Rak'at, Salam alaikum, Salam alaikum, die Leute haben dem Propheten Muhammad sallam, nachgemacht, Salam alaikum, Salam alaikum, und die Leute sind weggegangen. Der Prophet stand auf und er hat ein Holz, es gab so ein Holzstück in der Moschee, der hat seine Hand drauf getan und der guckt die Leute, wie sie rausgehen. Und keiner unter den von Sahaba konnte mit ihm reden. Die haben das gefürchtet, ja. Und manche haben gedacht, oh, das Gebet ist anstatt 4 Rak'at, 2 Rak'at geworden. Und sie sind weggegangen. Dann hat dieser Mann gesagt, oh Prophet, ist das Gebet verkürzt? Oder hast du vergessen? Er sagte ihm, weder noch. Der sagte ihm, doch, du hast vergessen. Du hast nur 2 Rak'at gebetet. Der Prophet hat die Leute angeschaut, die haben zugestimmt. Du hast 2 Rak'a gebetet. Dann hat der Prophet sallam, sofort 2 Rak'a noch gebetet und er hat Salam gegeben und dann Vergesslichkeit, Niederwerfungen hat er gemacht. Sallallahu alaihi wasallam. Aus diesem Hadith lernen wir viel. Und zwar, barakallahu fikum, wenn jemand das Gebet früh beendet hat aus Vergesslichkeit und danach auch gesprochen hat oder sich bewegt hat, das heißt nicht, dass das Gebet ungültig geworden ist, sondern du kannst noch die übrig gebliebene Rak'at beten und du machst Vergesslichkeit, Niederwerfungen, wie der Prophet Muhammad sallam hier gemacht hat. In diesem Hadith auch ist der Beweis, dass Sujud as-Sahu, Vergesslichkeit, Niederwerfung, eine Pflicht ist, wenn du Pflicht vergessen hast. Und noch dazu, barakallahu fikum, dass wenn du zum Beispiel 5 Sachen im Gebet vergessen hast, du machst nur einmal Sujud as-Sahu dafür und nicht wie jede Vergesslichkeit ein. Das heißt, der hat 2 Rak'a vergessen, sallallahu alaihi wasallam. Das heißt, nicht jetzt für 2 Rak'a, für jede Bewegung nochmal 2, 2, 2, 2, 2, nein. Für das Ganze machst du nur 2. Und auch, barakallahu fikum, hier, in diesem Hadith gibt es, wenn jemand das Gebet aus Vergesslichkeit unterbrochen hat, da braucht man das Gebet nicht von Anfang an zu wiederholen, sondern da macht man nur weiter, was man nicht gemacht hat, verbunden mit Vergesslichkeit, Niederwerfungen. Es gibt noch eine Frage, die wichtig hier ist. Hier wird nicht erzählt, ob die ganze Moschee mit dem Propheten gebetet hat. Eigentlich ist es genug, wenn der Imam das macht. Weil der Prophet sagte, die Imame beten vor euch, beten vor. Für euch und vor euch, das heißt. Wenn sie richtig machen, dann für euch und für sie. Wenn sie falsch machen, dann für euch und gegen sie. Das heißt, das Gebet des Imams wird dann falsch eingestuft, aber dein Gebet ist richtig, weil du hinter ihm warst. Und deshalb, barakallahu fikum, deshalb, der Imam macht die Vergesslichkeit Niederwerfungen, aber die Jama'a macht auch mit. Die Gruppe macht mit, wenn sie dabei sind. Aber wenn sie weg waren, dann brauchen sie nicht. Der Imam trägt die Verantwortung. Und wenn er die 2 Rak'at dann weitermacht, das heißt, er hat das für die ganze Jama'a gemacht, laut dieses Hadithes. Es gibt noch etwas hier in diesem Hadith. Der Prophet Muhammad sallam hat Vergesslichkeit, die 2 Vergesslichkeit Niederwerfungen nach As-Salam, nach Salamu alaikum gesagt. Und bei dem ersten Hadith von Abdullah bin Buhayna, der Prophet sallam, hat das vor As-Salam gemacht. Was können wir dazu sagen? Die Gelehrten sagen hier, diese Sache ist offen. Du kannst Vergesslichkeit Niederwerfung machen, wie du willst. Vor oder danach. Manche Gelehrten sagen, wenn du weniger gemacht hast, als was verpflichtend ist, dann machst du Vergesslichkeit Niederwerfungen vor As-Salam. Vor As-Salam. Wenn du mehr gemacht hast, dann gibst du erstmal Salam alaikum, Salam alaikum Und dann machst du Vergesslichkeit wieder. Wer wundert denn Salam alaikum, Salam alaikum? Ja, aber in diesem Hadith, der Prophet hat weniger gemacht. Trotzdem hat er danach gemacht. Da haben sie gesagt, ja, das ist nicht weniger, weil er Pause sozusagen dazwischen gehabt hat. Und das ist mehr dann geworden. Aber Allahu a'lam, diese Sache ist offen. Da braucht man nicht nachher. Moment. Diese Sache ist offen. Und deshalb, barakallahu fikum, man sollte nur etwas verstehen. Wenn man Fehler im Gebet gemacht hat, dann muss man Vergesslichkeit Niederwerfungen machen. Entweder vor oder danach. Hauptsächlich machst du das. Hauptsächlich machst du das. وعن عمران ابن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم رواه أبو داود والترمذي وحسنه والحاكم وصححه ولكن الحديث ضعيف الحديث ضعيف بارك الله فيكم الحديث 313 Imran ibn Hussein radhiyallahu anhu sagte, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam 2 Rak'a gebetet hat. Dann hat er vergessen. Dann hat er 2 Vergesslichkeiten in der Werfungen gemacht und hat er At-Tashahhud gemacht. Und dann hat er Salam alaikum gesagt. Diese Überlieferung ist schwach. Manche Leute, wenn sie Vergesslichkeiten in der Werfungen machen, was machen sie? Der macht erstmal Tashahud nochmal. Nochmal. Das heißt, der macht Allahu Akbar, der wirft sich nieder, dann Allahu Akbar sitzt. Allahu Akbar wirft sich nieder, dann Allahu Akbar sitzt, dann macht At-Tahiyyatu Lillahi Salawat Tayyibat, dann macht. Diese Überlieferung ist schwach. Deshalb, man braucht kein Tashahud extra nach Vergesslichkeit Niederwerfungen zu machen. الله تعالى أعلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانت ترغيما للشيطان رواه مسلم إذا بارك الله فيكم إنسان يصلي صلاة العصر مثلا ما عاد يعرف صلى اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة فليبني على ما استيقن شو اليقين عندك يقينا أنا صليت ثلاثة فتبني على ذلك فتتم الرابعة تتم الرابعة ثم قبل أن تسلم تسجد سجدتي سهو وتسلم فإذا كنت قد صليت خمسة فسجدتي سهو تجعل صلاتك ستة تشفعها وإذا كنت صليت ثلاثا فسجدتي السهو يعني عفوا إذا كنت مصلي ثلاثا فتصبح أربع وأما إذا كنت مصلي أكثر من ذلك فتصبح إرغاما أو ترغيما للشيطان فالحديث دليل على أن الشاك في صلاته يجب عليه البناء على اليقين عنده ويجب عليه أن يسجد سجدتين وهذا في كل من شك في صلاته فذلك في مسند الإمام أحمد إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فيجعلهما واحدة وإذا لم يدري ثنتين صلى أم ثلاثا فيجعلها اثنتين لأنه دائما على اليقين واليقين هو الأقل واليقين هو الأقل يعني أنت أكيد مصلي ثلاثة ولكن ما تعرف صليت أربعة ولا لا والله تعالى أعلم بارك الله فيكم حديث غامدة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand Zweifel an seinem Gebet hat, wenn jemand Zweifel an seinem Gebet hat, dann weiß man nicht, wie viel man gebetet hat, 3 oder 4. Du hast Zweifel, du weißt nicht mehr, 3 oder 4. Dann sollte man Zweifel bei der Seite legen und dann sollte man das nehmen, was man sicher ist. Dann sollte man 2 Vergesslichkeit Niederwerfungen machen, bevor man At-Taslim macht. Wenn 5 gebetet hat, dann haben diese Vergesslichkeit Niederwerfungen sein Gebet gerade Zahl gemacht. Und wenn zu Ende gemacht hat durch diese Vergesslichkeit Niederwerfungen, dann ist das sozusagen, dass man die Nase von Teufel in den Boden tut, in die Erde tut. Das bedeutet, das ist gegen den Shaitan dann. Weil der Shaitan kommt, damit dein Gebet ungültig wird, damit du nicht richtig betest. Wenn du vergessen hast und dann machst du diese Vergesslichkeit Niederwerfungen, wenn du mehr gemacht hast, dann wird diese Vergesslichkeit Niederwerfung dein Gebet gerade Zahl machen, nicht ungerade. Und wenn du weniger gemacht hast durch diese Vergesslichkeit Niederwerfungen, dann wird dein Gebet vollständig. Und so ist das gegen den Shaitan. Erramen und Errim li Shaitan. Barakallahu fikum, dieses Hadith ist für uns sehr wichtig, weil die meisten Leute von uns haben manchmal sowas. Das heißt, du betest Asr-Gebet, du weißt nicht mehr, hast du 3 gebetet oder 4? Hast du 2 oder 3? Was machst du hier? Du hast wirklich Zweifel. Du überlegst dich und so weiter. Du überlegst dich. Habe ich 3, habe ich 4 gemacht? Dann musst du hier die Sicherheit nehmen und Zweifel bei der Seite legen. Was ist sicher bei dir? Wie viel Raka hast du gebetet? Sagst du sicher? Habe ich 3. Dann machst du noch eine Raka. Und bevor du Salamu alaikum sagst, machst du diese 2 Vergesslichkeit Niederwerfungen. Aber jetzt, wenn du denkst, aha, ich habe doch 4 gebetet. Du hast Zweifel, aber sagst ja, bei mir ist sicher 4. Dann machst du Vergesslichkeit Niederwerfungen und Salamu alaikum. Hast du 3 gemacht, dann ist das wie die 4. Raka. Hast du mehr gemacht, dann ist das gegen den Shaitan. Und Barakallahu fikum, das ist in diesem Fall zu machen, mit Vergesslichkeit Niederwerfungen. Wa'an ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, qal, salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falamma sallama qila lahu ya Rasulullah, أحدث في الصلاة شيء قال وما ذاك قالوا صليت كذا فثنى رجليه واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال لو أنه حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم به ولكن إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي رواية البخاري فليتم ثم يسلم ثم يسجد ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتي السهو بعد السلام والكلام. إذن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وسلم فقال له هل حدث شيء في الصلاة هل تغير شيء في الصلاة فقال لماذا؟ قالوا صليت كذا فثنى رجلي النبي صلى الله عليه وسلم استقبل قبله يعني استدار فسجد سجدتين ثم سلم مرة أخرى صلى الله عليه وسلم فقال لو أنه حدث في الصلاة شيء لأنبأتكم ولكن أنا بشر أنسى مثلي مثلكم. فظاهر الحديث أنهم تابعوه على الزيادة، وفيه دليل على متابعة المؤتم للإمام فيما ظنه واجبا لا يفسد صلاته، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالإعادة، وهذا بحق الصحابة رضوان الله عليه. وهنا أيضا دليل على أن محل سجود السهو بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد سلم. وهكذا تعددت بارك الله فيكم الأمور بالنسبة لي سجود السهو. ففي سجود للسهو قبل السلام، وفي سجود للسهو بعد السلام بارك الله فيكم. فالشافعي مثلا يقول الأصل السجود قبل السلام، وغير الشافعي يقول بغير ذلك، يقول بغير ذلك بارك الله فيكم. فذلك كما ذكرنا بارك الله فيكم، لو كان في الزيادة فبعد، والنقصان قبل، ولا تحجر واسعا، يعني الذي يعمل قبل الذي يعمل بعد ما في مشكلة، المهم يسجد سجدتي السهو بارك الله فيكم. Dann kommen wir zum nächsten Hadith 315. Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gebetet, dann hat er As-Salam gegeben, also hat das Gebet zu Ende geführt. Man hat ihm gesagt, oh Gesandter Allahs, gibt es Neues im Gebet? Das heißt, gibt es Neues im Gebet? Er sagte, warum? Da haben sie gesagt, du hast so und so gebetet. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat sich umgedreht und er hat zwei Vergesslichkeiten, Niederwerfungen gemacht. Und dann hat er Salamu alaikum, Salamu alaikum gesagt. Dann hat er sich umgedreht und er sagte den Leuten, wenn etwas im Gebet neu passiert, dann werde ich euch erzählen. Aber ich bin ein Mensch wie ihr und ich vergesse, wie ihr auch vergesst. Wenn ich vergesse, dann sollt ihr mich erinnern. Und wenn jemand Zweifel in seinem Gebet hat, dann sollte man nach dem Richtigen suchen. Und dann soll man vollständig das Gebet machen und dann sollte man zwei Vergesslichkeiten, Niederwerfungen machen. Das heißt, dieses Hadith ist auch nochmal so etwas, barakallahu fikum, was wir die ganze Zeit erklärt haben. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gebetet, salawatullahi wa salamu alayhi, und er hat etwas vergessen im Gebet. Und die Leute, die haben ihn nach dem Gebet, die haben ihm gesagt, oh Prophet, gibt es etwas Neues im Gebet? Der Prophet hat ihm gesagt, nein, eigentlich nein. Aber wenn etwas ist, dann werde ich euch erzählen. Und dann sagte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ihnen, wenn jemand im Gebet sozusagen Fehler macht oder wenn jemand Zweifel hat, wie viel Raka man gebetet hat und man weiß nicht genau, dann sollte man nach der richtigen suchen und dann am Ende macht man zwei Vergesslichkeiten Niederwerfungen. Hier, barakallahu fikum, haben wir noch das Problem, wann macht man diese Vergesslichkeiten Niederwerfungen? Vor As-Salam oder nach As-Salam? Vor As-Salam oder nach As-Salam? Wie ich schon erzählt habe, manche Gelehrten sagen vor, wie Schafi'i und andere. Andere sagen nach. Andere sagen, du kannst machen, wann du willst. Hauptsächlich machst du. Deshalb, wenn du Zweifel in deinem Gebet hast, dann baust du immer auf Sicherheit, auf dem sicheren Wann, und machst du das Gebet weiter. Und wenn du nicht mehr weißt, dann machst du Salam alaikum, Salam alaikum, und dann machst du zwei Vergesslichkeiten, Niederwerfungen, dann nochmal Salam alaikum, Salam alaikum, ohne Tashahud nochmal. Ohne Tashahud, weil wir gesagt haben, Hadith von Tashahud nach Vergesslichkeit, Niederwerfungen, schwach ist. Wallahu ta'ala ala wa ala. Wali Ahmed wa Abi Daud wa Nasa'i min Hadith Abdullah bin Ja'far marfu'an, man shakka fi salati fal yasjud sajdatayn ba'da ma yusallim, al-Hadith da'if. أنه جعل دائما السجدتين بعد السلام، ولكن هذا الحديث ضعيف ويخالفه الحديث الأخرى. بارك الله فيكم. تغاهند الزيسين فان أحمد أبو داود النسائي فان عبد الله بن جعفر der Prophet sagt, wer Zweifel in seinem Gebet hat, dann sollte er zwei Vergesslichkeitsniederwerfungen machen, aber nach As-Salam. Nach As-Salam alaikum. Diese Überlieferung ist bei Ibn Huzayma und bei Abu Dawud und das ist schwach. Das ist schwach. Und schwache Hadithe nehmen wir nicht als Beweis. Und sowieso, es gibt andere Hadithe, die dagegen sind. Barakallahu fikum. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم فقام في الركعتين فاستتم قائما فليمضي وليسجد السجدتين فإن لم يستتم قائما فليجلس ولا سهو عليه. رواه أبو داود وابن ماجه والدارقطني. هذا الحديث بارك الله فيكم فيه أن الإنسان إذا نسي وقام بعد وقام قبل أن يتحي، يعني قبل أن قبل أن يجلس للتشهد الأول فنسي قام، فإذا كان قد استتم قائما فليمضي، خلاص يبقى قام ويتم صلاته. أما إذا كان لم يستتم قائما فيجلس ولا سهو عليه. والحديث صحيح وهو عند أبي داود. بارك الله فيكم. حديث غامد الزبسن von المغيرة بن شعبة dass der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, wenn jemand Zweifel an sein Gebet hat und nach dem zwei Rak'an aufsteht, das heißt, er bleibt nicht sitzen, sagt Tahiyyatullah. Wenn er schon im Stehen ist, dann soll er weiter das Gebet führen. Wenn er noch nicht im Stehen ist, dann soll er sitzen und At-Tahiyyat machen und er braucht am Ende des Gebetes kein Sujud Sahw, kein Vergesslichkeit, Niederwerfung. Er braucht sowas nicht. وعن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على من خلف الإمام سهو فإن سهى الإمام فعليه وعلى من خلفه. والحديث ضعيف. الحديث ضعيف. Es gibt noch ein ضعيف حديث und zwar von Umar, dass der Prophet gesagt hätte, es gibt kein Sahu, es gibt kein Vergesslichkeit, Niederwerfungen für die Leute, die hinter dem Imam sind. Und wenn der Imam dann Vergesslichkeit, Niederwerfung, wenn der Imam vergessen hat, يوم يغشاهم العالم.